Wir befinden uns in einer Situation, die so einzigartig und spezifisch ist, dass wir in meinen Augen nicht nur eine neue Region brauchen, sondern eine neue Art zu denken. Beat.